Die bangladeschische Songun-Politik-Studiengruppe organisierte am 11. Mai in Borisal eine Kundgebung, auf der die Entführung der im Ausland arbeitenden DVJK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime angeprangert wurde. Daran nahmen die Massen aller Kreise in der Region Borisal teil. Die Redner sprachen sich entschieden dafür aus, dass die südkoreanische Regierung die gerechte Forderung der Familien der Opfer annimmt und die entführten Bürgerinnen der DVJK sofort nach Hause zurückschickt. Auch das antiimperialistische Forum Deutschlands kritisierte am 12. Mai in einer Erklärung die Entführung der DVJK-Bürgerinnen durch den südkoreanischen Geheimdienst.